Abschnitt 5 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 3 – Die Ausrüstung, Teil 3. Auf Kapitän Hofgaards Rat machte ich einen Versuch mit Bovis Leberpastete, die ich jedoch ganz unzweckmäßig für eine Schlittenreise fand. Denn erstens ist sie im Verhältnis zu ihrem Nahrungswert zu schwer und zweitens enthält sie Wasser, welches friert und sie in der Kälte so hart macht, dass wir mehrere Messer daran zerbrachen und schließlich unsere Zuflucht zu der Axt nahmen. Doch mussten wir dann herumlaufen, um die Stücken aufzusammeln, die weit über die Schneefläche hinsprangen. Äußerst zweckmäßig ist Rousseaus Fleischpulverschokolade, welche die beiden guten Eigenschaften, nahrhaft und schmackhaft zu sein, verbindet. Ich führte davon 20 Kilogramm mit mir, die bei dem Fabrikanten in Paris bestellt waren. Nach der angegebenen Analyse soll diese Schokolade nicht weniger als 20% Fleischpulver enthalten. Wir verzehrten sie in kleinen Portionen während des Marsches und sie wirkte außerordentlich belebend auf uns. Mit genügend Fett daneben müsste sie ausgezeichnet sein. Sie ist nach meiner Erfahrung sehr leicht verdaulich, was das Pemmikan nicht ist. Dies hat sowohl seine Schattenseiten wie seine Vorteile. Ist ein Stoff zu leicht verdaulich, so wird er gleich in den Körper aufgenommen und der Magen ist bald wieder leer. Man hat das Gefühl, wieder hungrig zu sein, deshalb muss man häufiger essen. Auf der anderen Seite ist ein Stoff wie das Pemmikan sicher für manchen Magen zu schwer verdaulich. Infolgedessen geht eine Menge Nahrung durch den Ernährungskanal, ohne ausgenutzt zu werden. Im Ganzen muss es als absoluter Vorzug für eine arktische Expedition betrachtet werden, dass die Nahrungsmittel so leicht verdaulich wie möglich sind. Man muss daher bestrebt sein, sich solche in so ausgedehntem Maße wie möglich zu verschaffen. Der Nutzwert der verdaulichen Stoffe ist im Verhältnis zu ihrem Gewicht weit größer als der von weniger leicht verdaulichen Stoffen. Als Brot verwandten wir teils schwedisches Knäckebröt, das sehr leicht ist und den Vorzug hat, nicht trocken zu schmecken und dadurch die Empfindung des Durstes zu erregen, teils Fleischkarkes, die wir extra in England bestellen mussten und die außer Mehl noch einen bestimmten Prozentsatz Fleischpulver enthalten. Diese Karkes sind wohlschmeckend und zugleich sehr nahrhaft. Als warmes Getränk, was zwar keine Notwendigkeit, aber doch eine große Annehmlichkeit ist, verwendeten wir des Morgens gewöhnlich Schokolade und des Abends Erbsensuppe. Die Schokolade wurde selbstverständlich nicht aus Fleischschokolade bereitet, die nur roh verzehrt wurde, sondern ausschließlich aus Vanilleschokolade. Zur Erbsensuppe benutzten wir die deutsche Erbswurst von A. Schörke & Co. in Görlitz. Auch Bohnenwurst und Linsenwurst benutzten wir. Diese Präparate enthalten außer gemahlenen Erbsen, Bohnen oder Linsen auch Speck und Schinken. Ich versuchte ein ähnliches Londoner Fabrikat, doch war es nicht wie das deutsche mit Fett gemischt, was dies so wohlschmeckend für uns machte. Wir hätten ferner Kaffee und Tee mitgenommen, den ersteren in Form von Kaffeeextrakt in einem Quantum von ungefähr 1,5 Liter. Nachdem wir uns desselben ein paar Mal des Nachmittags und des Abends bedient und die Erfahrung gemacht hatten, dass man sich allerdings sehr wohl und neu belebt durch das Getränk fühlt, dass man aber die Nacht darauf desto schlechter oder gar nicht schläft, so beschränkte ich den Gebrauch des Kaffees auf einzelne Morgen, da er uns aber auch dann nicht sonderlich bekam, so wurde er zum Schreck und Kummer der Lappen völlig verbannt, bis wir in die Nähe der Westküste gekommen waren. Fußnote: Die Wirkung war bei allen, selbst bei den Lappen, ganz auffallend und ist sicher auf die empyrheumatischen Öle, Kaffeeöl, zurückzuführen, deren starke giftige Wirkung bekannt ist. Wahrscheinlich enthält der Kaffeeextrakt infolge seiner Zubereitungsweise diese Stoffe in weit höherem Maße als der auf gewöhnliche Weise bereitete Kaffee, während gleichzeitig der Mangel des als beruhigendes Mittel wirkenden Kaffein ebenfalls durch die Zubereitungsweise verringert wird. Ende der Fußnote. Tee ist nach meiner Erfahrung weit weniger schädlich als Kaffee, löscht außerdem den Durst bedeutend besser. Dünner Tee mit kondensierter Milch und Zucker wurde daher häufiger verwendet, besonders des Morgens, als unsere Schokolade verbraucht war. Im Ganzen geht meine Erfahrung völlig gegen den Gebrauch narkotischer Genussmittel, sei es Kaffee, Tee, Tabak oder spirituöser Getränke. Eine gesunde Lebensregel ist, dass man zu allen Zeiten so natürlich und einfach wie möglich leben soll. Vor allem aber gilt dies, wo es sich um ein Leben mit starken Strapazen, besonders in einem kalten Klima, handelt. Glaubt man, etwas zu erreichen, indem man Körper und Seele durch künstliche Mittel stimuliert, so verrät man, meiner Meinung nach, außer einer Unkenntnis der einfachsten physiologischen Gesetze, entweder einen Mangel an Erfahrung oder auch einen Mangel an Fähigkeit, seine Erfahrungen auszunutzen. Es scheint doch so einfach und selbstverständlich, dass man im Leben nichts erhält, ohne auf irgendeine Weise dafür bezahlen zu müssen, und dass infolgedessen künstliche Reizmittel, selbst wenn sie keine direkte schädliche Wirkung hätten, was zweifelsohne der Fall ist, doch keinen anderen Zweck haben als ein zeitweiliges Aufflackern mit einer nachfolgenden Erschlaffung. Künstliche Reizmittel, mit Ausnahme von Schokolade, die nahrhaft und sanft stimulierend ist, führen dem Körper keine nennenswerten Nährstoffe zu. Und was man für den Augenblick an Kräften auf Vorschuss erhält, muss man im nächsten Moment mit den Kräften der Erschaffung bezahlen. Von Einzelnen wird sicher der Einwand erhoben werden, dass es Fälle gibt, wo es nur darauf ankommt, für einen kurzen Augenblick Kräfte zu haben. Hierauf muss ich jedoch erwidern, dass ich nicht einsehen kann, auf welche Weise ein solcher Fall auf einer langen Schlittenexpedition eintreten sollte, wo es sich im Gegenteil um eine so regelmäßige und sichere Arbeit wie nur möglich handelt. Dies alles mag vielen so selbstverständlich erscheinen, als bedürfe es der Erwähnung nicht. Trotzdem aber sieht man bis in die neuesten Zeiten arktische Expeditionen, versehen mit großen Ladungen nicht allein von Tabak, sondern auch von schädlichen Reizmitteln wie spirituösen Getränken ausziehen. Charakteristisch ist zum Beispiel das Verzeichnis über die Getränke, welche die zweite deutsche Nordpol-Expedition, siehe den Bericht derselben, Einleitung Seite 44 und 46, auf den beiden Schiffen Germania und Hansa mit sich führte. Es ist traurig, wenn diese verkehrte Auffassungsweise solche Folgen nach sich zieht, wie dies bei der Greely-Expedition, der letzten großen Tragödie in der arktischen Entdeckungsgeschichte, der Fall war. Wenn man hier sieht, wie zum Beispiel der kühne Sergeant Rice, ausgehungert, todmüde und erfroren, sich durch ein Quantum Rum, dem er sogar noch Ammoniak, das Schlimmste, worauf er verfallen konnte, zufügt, retten zu können glaubt, und wie er dann unmittelbar darauf in den Armen seines Freundes Friedrichs stirbt, während sich dieser seiner Kleider bis auf das Hemd beraubt, um die erstarrenden Glieder seines Freundes zu erwärmen. Da kann man nicht umhin, sich eigenartig durch den Gedanken berührt zu fühlen, dass so viel Energie, so viel Mut und so viele edle Selbstaufopferung nutzlos verschwendet werden soll. Ich will nicht einmal der unheimlichen Bacchanale-Erwägung tun, welche die Teilnehmer jener Expedition in diesen ungastlichen Gegenden vom Tode umringt veranstalteten. Außer der erschlaffenden Wirkung, welche der Alkohol auf die Ausdauer ausübt, indem er durch ein Herabsetzen der Körpertemperatur und eine Verringerung der Verdauungstätigkeit geradezu schädlich wirkt, so schwächt er auch die Energie und die Unternehmungskraft, und zwar in erhöhtem Maße, wenn die Leute, wie es auf der Greely-Expedition der Fall war, ausgehungert und fast erfroren sind. Was soll man aber sagen, wenn ein so erfahrener Polarreisender wie Julius Payer in seinem Buch über die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition 1872 bis 74, sagt, dass eine tägliche geringe Ration Rum auf einer längeren Schlittenreise, besonders bei sehr niedriger Temperatur, fast unentbehrlich ist, siehe Seite 224. Während doch Branntwein gerade bei einer niedrigen Temperatur am schädlichsten wirkt und bekanntlich eine Verringerung der Körperwärme statt einer Erhöhung derselben hervorbringt. Freilich sind sehr viele Menschen in diesem Irrtum befangen, weil sie nach dem Genuss von Branntwein fühlen, dass er inwendig erwärmt und weil sie nach einem guten Mittag mit vielen starken Weinen warm werden. Viele sind der Ansicht, dass man den Branntwein, selbst wenn man ihn nicht zu den täglichen Rationen benutzt, doch mitnehmen sollte, um ihn als Medizin zu verwenden. Ich würde dieser Auffassung beistimmen, wenn man mir einen einzigen Fall nachweisen konnte, wo der Genuss von Branntwein zweckmäßig ist. Solange dies aber nicht geschieht, beharre ich bei meiner Ansicht, dass selbst der Vorwand, Branntwein mitzunehmen, an und für sich schon verwerflich ist. Es ist entschieden das Richtigste, den Alkohol als Getränk von den arktischen Expeditionen völlig auszuschließen. Fußnote: Eine Reihe von Versuchen, die mit englischen Soldaten vorgenommen wurden, sind in dieser Beziehung sehr bezeichnend. Eine Abteilung Soldaten erhielt den Befehl, eine bestimmte Strecke in möglichst kurzer Frist zu marschieren. Einigen von ihnen wurde Cognac in verschiedenen Quantitäten mitgegeben, während andere nur Wasser erhielten. Es stellte sich dann heraus, dass je mehr Alkohol während des Marsches genossen war, desto mehr Zeit gebraucht wurde. Ende der Fußnote. Weniger schädlich als spirituöse Getränke auf den Expeditionen ist der Tabak, aber auch er, sowohl der Rauch wie der Kautabak, wirkt bei starken Anstrengungen in hohem Grade schädlich, selbstverständlich nicht am wenigsten auf Expeditionen, wo Speisen und Getränke nicht allzu reichlich vorhanden sind. Er hat nicht allein einen ungünstigen Einfluss auf das Verdauungssystem, sondern er erschlafft auch die Körperkräfte und verringert die Nervenkraft, die Ausdauer und Zähigkeit. Bei der völligen Ausschließung des Tabaks von den Expeditionen muss indessen ein Umstand in Betracht gezogen werden, der in Bezug auf den Alkohol wegfällt, da man wohl nicht in die Verlegenheit kommt, Trinker mitzunehmen. Nämlich der, dass die meisten Menschen so an den Tabak gewöhnt sind, dass sie ein völliges Entbehren desselben sehr schmerzlich empfinden würden. Aus diesem Grund ist es gewiss nicht ratsam, einen allzu krassen Übergang zu machen. Man soll lieber den Verbrauch des Tabaks sukzessive vermindern. Auf der anderen Seite aber soll man es auch vermeiden, allzu starke Raucher oder Kauer mitzunehmen. 4 von den Teilnehmern an unserer Expedition rauchten. Der alte Lappe Ravner und ich selber waren Nichtraucher. Aber unser Tabaksvorrat war nur klein. Auf der Wanderung durch Grönland wurde nur jeden Sonntag und außerdem bei feierlichen Veranlassungen eine Pfeife geleistet. Außer dem oben erwähnten Proviant führten wir mit uns. Butter, gedörrte Scholle, Quaite, die sehr fett ist und daher sehr geschätzt wurde, ein wenig Schweizer Käse, ein wenig Müseost, 2 Dosen Haferkakis, einige eingemachte Preiselbeeren, gedörrten Kerbel, ein wenig Fleischpepton, eine ganze Anzahl von Dosen mit kondensierter Milch, etc. Außerdem erhielten wir als Geschenk von der hermetischen Fabrik in Stavanger eine ganze Reihe von Sachen, die mitgenommen wurden und uns während unseres Lebens im Treibeise und in den Böten an Grönlands Ostküste vorzüglich mundeten. Und diesen extra hinzukommenden Leckerbissen hatten wir es zu verdanken, dass unser Proviant, der, wie aus meinem Plan, sehe Seite 10, ersichtlich ist, auf 2 Monate berechnet war, doch für die 2,5 Monate ausreichte, die vergingen, von dem Augenblick an, als wir den Jason verließen, bis zu dem Tage, wo Sverdrup und ich Gotthab erreichten. Ja, wir behielten sogar noch etwas Proviant, besonders gedörrtes Fleisch, übrig, wovon mehrere von uns noch lange, nachdem wir nach Gotthab gekommen waren, aßen. Selbst in der Weihnachtszeit verzehrten wir noch gedörrtes Fleisch, das die Reise über das Inlandseis gemacht hatte. Als zu der Verproviantierung gehörig, können auch 2 doppelläufige Gewehre mit Munition genannt werden. Jedes Gewehr hatte einen Büchsenlauf von 9 mm Durchmesser und einen Hagellauf, Kaliber 20. Bei einem Kaliber von so geringer Dimension erzählt man, dass das Gewicht der erforderlichen Munition bedeutend reduziert wird. Und ich fand es völlig ausreichend, sowohl für Seehunde als für Seevögel. Sie genügen in den Händen eines sicheren Schützen auch für die Eisbärenjagd. Das Wichtigste ist hier wie überall das, was sich hinter dem Kolben befindet. Der Zweck dieser Gewehre war ein doppelter. Einmal wollten wir uns vermittels derselben Proviant an der Ostküste verschaffen, besonders falls eine Überwinterung notwendig sein sollte. Aus dem Grunde beabsichtige ich auch, eine Büchse mit Munition an der Ostküste zu deponieren. Ferner wollten wir uns auf diese Weise mit frischem Proviant versehen, falls wir die Westküste erreichten, ohne gleich Menschen zu treffen. Denn wenn man nur die Küste, eine Büchse und etwas Munition hat, so kann es nicht an Lebensmitteln fehlen. An wissenschaftlichen Instrumenten führte die Expedition Folgendes mit. Ein Theodolit, ein vorzügliches vom Instrumentenmacher Olson in Christiana angefertigtes Instrument. Es war jedoch ein wenig schwer, es wog ungefähr 3,2 Kilogramm und hatte ein nicht viel leichteres Stativ. Dafür gab es aber ausgezeichnete Observationen, sowohl terrestrische als astronomische. Für künftige Expeditionen möchte ich allerdings empfehlen, sowohl dies Instrument als auch andere aus Aluminium anfertigen zu lassen. Das Gewicht würde sich dadurch bedeutend verringern lassen. Ein Sextanten mit künstlichem Horizont. Es war dies ein kleiner Taschensextant von Perkins, Son & Raymond in London. Ein feines kleines Instrument, das uns vorzügliche Dienste leistete. Zum Horizont verwendeten wir Quecksilber. Um die Mittagsstunde war es niemals so kalt, dass dies fror. Da Quecksilber sehr schwer ist, glaube ich, dass zum Beispiel Öl zweckmäßiger für den Horizont zu verwenden wäre. Eine Peilscheibe mit 3 Bussolen, Kompassen, zur Messung der Abweichung sowie zu trigonometrischen Messungen. 5 Taschenkompasse. 3 Aneroidbarometer von Perkins, Son & Raymond in London. Ein Hypsometer oder Kochbarometer mit 2 dazugehörigen feinen Thermometern. Das Prinzip dieses Barometers beruht auf einer genauen Bestimmung von dem Siedepunkt des reinen Wassers, der sich ja bekanntlich mit dem Luftdruck verändert und infolgedessen auch mit der Höhe. Ich fand dies Barometer sehr bequem und infolge seines unbedeutenden Gewichts eignete es sich ganz vorzüglich für eine Expedition wie die unsere, wo ein Quecksilberbarometer selbstverständlich zu schwer und zu umständlich zu transportieren ist. 6 Schwingethermometer. Diese sind darauf eingerichtet, an eine Schnur gebunden und mit großer Schnelligkeit in der Luft herumgeschwungen zu werden. Hierdurch kommt die Thermometerkugel mit so viel Luft in Berührung, dass die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf sie verhältnismäßig gering wird und man so mit Leichtigkeit selbst mitten im Sonnenschein die Temperatur der Luft messen kann. Bindet man einen ganz dünnen Stoff wie Gase oder dergleichen über die Kugel eines Schwingthermometers, so hat man, indem man diesen Stoff anfeuchtet, ein gutes Mittel, den Feuchtigkeitsgrad der Luft durch Vergleichung mit einem anderen Thermometer zu messen. Ein Minimumthermometer und ein Spiritusthermometer. 4 Ankeruhren, sogenannte Halbchronometer. Gewöhnliche Taschenchronometer eignen sich kaum für derartige Expeditionen, da sie in gewissen Stellungen leicht stehen bleiben. Wir hatten übrigens ein merkwürdiges Unglück mit unseren Uhren, in dem eine infolge eines Falles stehen blieb. Eine zweite ging, wahrscheinlich aus demselben Grunde, ein wenig unzuverlässig. Eine dritte, nämlich eine ältere, mir gehörige Uhr, blieb wahrscheinlich infolge von Schmutz stehen. Nur die vierte hielt sich die ganze Zeit hindurch gut und erwies sich als vorzügliche Uhr. Ich glaube, dass die Expedition in Betreff der Instrumente besonders gut ausgerüstet war. Und dies hatten wir im Wesentlichen Herrn Professor H. Mohn, dem Direktor des Meteorologischen Instituts in Christiana, zu verdanken. Mit unermüdlichem Eifer nahm er sich unserer wissenschaftlichen Ausrüstung an. Und wenn wir wertvolle Observationen zu machen imstande waren, so haben wir ihm dafür zu danken. Infolge einer Aufforderung von Professor Pettersson in Stockholm nahm ich die notwendigen Instrumente mit, um für ihn auf der Reise Luftproben zu sammeln. Diese Proben werden in einer Menge mittelgroßer Glaszylinder genommen, die sorgfältig von Luft gereinigt und zugeschmolzen sind. Sobald sie geöffnet wurden, füllten sie sich natürlich sogleich mit Luft. Und wenn man sie dann sorgfältig zuschmilzt, was vermittelst einer Spirituslampe und eines eigens dazu eingerichteten Blaserohres leicht geschehen kann, so enthalten sie Luft, die man nun so weit man will transportieren kann. Ein unentbehrlicher Artikel auf allen modernen Entdeckungsreisen ist ein Fotografierapparat. Ich hatte einen kleinen Apparat mit 2 Rollkassetten für Papierrollen mit empfänglicher Gelatinfilm mitgenommen. Fußnote: Ich verwendete die sogenannte Eastman's American Stripping Films. Ende der Fußnote. Es wäre zu schwer und unpraktisch gewesen, wenn ich hätte Glasplatten transportieren wollen. Um die Papierrollen zu wechseln, führte ich auch 2 rote Laternen mit, eine aus Papier und eine aus Glas. Hierzu nahm ich 5 Stearinlichte mit. An weiteren Instrumenten, Gerätschaften etc. führten wir mit uns. 2 Aluminiumfernrohre, 2 Podometer, eine Axt, diverses kleineres Werkzeug wie Messer, Pfeile, Pfriem, Pechdraht etc., Nähnadeln, Kneifzange, Schraubenzieher, kleine Schrauben für die Stahlplatten unter den Schlittenschienen etc. Außerdem Gewichte zum Auswägen des Proviants, sogenannte Steigeisen aus Tirol, Zacken, die in die Stiefelsohlen geschoben werden, Manila-Alpenseile, diverse Reserveleinen für Schlitten etc., Eispickel mit Schäften aus Bambusrohr, diese wurden auch zu Skistäben verwendet, einen Stahlspaten, der auf einen der Stäbe geschraubt werden konnte und der zum Schneeschaufeln benutzt werden sollte, hauptsächlich um einen guten Zeltplatz zu schaffen oder um Schneehütten zu bauen, falls das Zelt vernichtet würde, mehrere Bambusstangen zu Masten und Steuerstangen während der Segelfahrt mit Schlitten wie mit Böten, ein starkes Ziehtau, um Boot und Schlitten über schwierige Stellen hinwegzuziehen, Zeichengerätschaften, Skizzenbücher und Notizbücher, Logarithmentabellen, Seekalender für die Jahre 1888 und 1889 etc. Ein großes Brennglas, Feuerstein, Stahl und Lunte, Zündhölzer, die zum Teil in luftdicht verschlossenen Blechdosen an verschiedenen Stellen der Bagage aufbewahrt waren, damit wir selbst, wenn einige verloren gingen, doch genug hätten. 13 literhaltige Spiritusfässer, Persennings, teils aus wasserdichtem Segeltuch, teils aus Öltuch über jeden Schlitten zu breiten. Große Tragsäcke, die im Wesentlichen bestimmt waren, um bei schwierigem Terrain, wo man nicht ziehen konnte, benutzt zu werden, die indessen als Mantelsäcke für unsere Privatgarderobe Verwendung fanden. Verschiedene Bootsgerätschaften, wie lange Bootshaken aus Bambusrohr, kurze Bootshaken mit breiten Blättern versehen, so dass sie gleichzeitig zum Wricken benutzt werden konnten, was in engem Fahrwasser zwischen Treibeis, wo andere Ruder zu lang sind, sehr zweckmäßig ist. Ferner gewöhnliche Ruder, Reservedollen, Handpumpen mit Schläuchen, um das Boot auszupumpen, wenn es belastet ist, und dergleichen mehr. Ferner hatten wir eine kleine Apotheke mitgenommen, in der sich Schienen und Bandagen zum Verbinden bei Arm- und Beinbrüchen befanden. Chloroform, Kokainauflösung zur Linderung von Schmerzen bei Schneeerblindungen, Zahntropfen, Magenpillen, Vaseline etc. etc. Es ist selbstverständlich, dass dies alles auf ein Minimum reduziert war. Im April unternahmen wir eine kleine Probeexpedition nach einem Wald in der Nähe von Christiana. Die Mitglieder der Expedition waren damals mit Ausnahme eines einzigen versammelt. Diesen Ausflug schildert Balto folgendermaßen. Eines Abends zogen wir vor die Stadt in einen Wald, um dort die Nacht über zu bleiben und einen Versuch mit den Schlafsäcken zu machen, die aus Rentierfell gefertigt waren. Am Abend, als wir in den Wald gelangten, wo wir die Nacht zubringen wollten, schlugen wir unser Zelt auf. Darauf mussten wir Kaffee mit einer Maschine kochen, die mit Spiritus kochen sollte. Der Maschinenkessel wurde mit Schnee gefüllt und wir zündeten Feuer darunter an. Es brannte mehrere Stunden, kam aber nicht zum Kochen. Da mussten wir versuchen, von dem lauwarmen Wasser zu trinken, zu dem Kaffeeextrakt gegossen wurde. Es schmeckte aber nach nichts, denn es war fast kalt. Am Abend, als wir uns schlafen legen wollten, krochen die vier Norweger in Schlafsäcke. Nansen sagte, wir sollten uns auch in die Säcke legen, aber wir meinten, es würde uns zu heiß werden. Wir brauchten nicht in die Säcke zu kriechen, meinten wir, deshalb schliefen wir draußen. Am Morgen erwachte ich, als die Uhr wohl 6 war, und da sah ich, dass unsere Leute in ihren Säcken lagen, wie die Bären schliefen. Ich legte mich wieder hin und schlief bis um 9 Uhr. Da weckte ich sie, denn ich wusste, dass ein Wagen für uns um 10 Uhr bestellt war. Diese Schilderung bezeugt, dass einzelne Teile unserer Ausrüstung, wie zum Beispiel der Kochapparat, noch nicht so gut waren, wie sie wohl sein konnten. Aber wir hatten noch Zeit zu Verbesserungen. Diese wurden auch vorgenommen, und als wir endlich in den ersten Tagen des Mai auszogen, nachdem wir in der 11. Stunde mehrere wichtige Dinge erhalten hatten, war wenigstens das meiste in der erwünschten Ordnung, und was noch fehlte, das konnte während der Reise beschafft werden. Ende von Abschnitt 5.